Women at Work. 1. Mai, Tag der Arbeit. Ja, Frauen arbeiten. Manche werden sogar dafür bezahlt. Aus diesem Anlass sprechen wir in meiner Sendung bei KingFM über Frauen und ihre Berufe. Warum wollen so viele Lehrerin werden und so wenige Ingenieurin? Arbeiten sie in ihrem Traumberuf oder ist es einfach nur Mittel zum Zweck des Geldverdienens? Arbeiten sie immer noch im erlernten Beruf oder wechseln Frauen auch mal im Laufe des Lebens? Werden sie fair bezahlt oder kämpfen sie gegen den sogenannten Gender Pay Gap? Frauen bei der Arbeit, das Thema heute in meiner Radioshow bei KingFM. Am Mikrofon Birgit Kelle. Deutschland sieht im wahrsten Sinne des Wortes alt aus. Jetzt haben wir es auch amtlich. Im Verhältnis zu Erwachsenen leben in Deutschland nur noch 13,1% Kinder unter 15 Jahren. Damit sind wir absolutes Schlusslicht in Europa. Nur zum Vergleich. In Irland schafft man ganze 22% und Frankreich schafft 18. Und es kommt noch schlimmer, denn bis zum Jahr 2050 wird sich der Prozentsatz auch noch weiter verringern, sagt das Europäische Statistikamt Eurostat. Ist ja auch logisch. Die Mädchen, die heute nicht geboren werden, können morgen keine Mütter sein. Wer jetzt noch nicht Sorgen genug hat, sollte mal den internationalen Vergleich wagen. Der Kinderanteil in Afrika liegt im Durchschnitt bei 41%. Nicht wenige Länder schaffen dort sogar mehr als 45%. Von den rund 1,8 Milliarden Kindern weltweit leben 1,1 Milliarden in Asien und gut 400 Millionen in Afrika. Ganz Europa zusammen hat im Vergleich nur 114 Millionen Kinder. Nie war der Begriff Old Europe passender als hier. Wo bleibt der Aufschrei der Politik angesichts dieser aktuellen Zahlen? Früher hat man wenigstens noch über die demografische Krise gejammert. Heute ist Stille. Wir diskutieren ja auch lieber über den Neubau von Krippen, als darüber, welche Kinder sie mit Leben füllen sollen. Letzte Woche hatte ich echtes Gender-Gaga in Erfurt. Sie haben sicher alle schon von diesen freizügigen Femendamen gehört. Ja, genau, diese jungen Dinger, die ständig ihre Brüste entblößen, um für die Würde der Frau zu kämpfen. Ist zwar ein bisschen, als würde man Grillfest machen, um für veganes Essen zu werben, aber mit Logik wollen wir diesen Mädchen nicht wirklich kommen. Sie protestieren also gerne nackt, manchmal vor dem Axel Springer Verlag oder auf dem Altar des Kölner Doms oder auch zuletzt bei EZB-Chef Draghi. Letzte Woche gab's auch Brüste für mich. Im Landtag von Thüringen bei einer Veranstaltung der CDU zum Landeserziehungsgeld konnten zwei dieser Damen nicht mehr an sich halten und entblößten vor meinem Mikro ihre Brüste. Kurz dachte ich, es handele sich um eine Liebeserklärung. Immerhin hatten sie sich meinen Namen und meinen Buchtitel Gender Gaga auf die Brüste gemalt. Aber es sollte wohl ein Protest sein gegen mich. Wie ich inzwischen weiß, waren das Debbie und Theresa, hauptamtlich Aktivistinnen. Ich weiß nicht, ob das als Berufsbezeichnung beim Arbeitsamt durchgeht, aber sie haben jedenfalls auch eine eigene Homepage mit dem schönen Namen, Achtung, bitte festhalten, www.hinterdenbrüsten.de. Also, liebe Debbie und liebe Theresa, ihr habt mir ja einen Zettel dagelassen mit der Überschrift Birgit, wir müssen reden. Das können wir gerne machen. Ich wollte euch nämlich sowieso noch danken für dieses wirklich großartige Guerilla-Marketing für mein Buch. Dank der wunderbaren Bilder, die durch die Presse gingen, haben jetzt noch mehr Menschen erfahren, was ich Wunderbares schreibe. Außerdem lässt ein Freund von mir fragen, ob man euch auch für einen Junggesellenabschied buchen kann. Er würde nämlich gerne eher vor den Brüsten stehen. Und ach ja, Theresa, oder war es doch Debbie? Beim nächsten Auftritt nur so als Tipp unter Frauen. Wenn man sich schnell ausziehen will irgendwo, dann sollte man nicht eine Bluse mit 100 Knöpfen tragen. Das hat ja Ewigkeiten gedauert, bis du dieses Ding aushattest. Wir begehen wieder den 1. Mai, traditionell den Tag der Arbeit. Frauen bei der Arbeit ist deswegen heute mein Thema in der Radioshow bei KingFM. Nach welchen Kriterien suchen Frauen ihren Beruf aus? Sind sie glücklich mit ihrem Job oder schleppen sie sich jeden Morgen neu hin? Gleich bei mir am Telefon eine alleinerziehende Polizistin, eine Romanautorin, eine Rechtsanwältin, eine Lehrerin, die jetzt Journalistin ist und noch weitere Frauen bei der Arbeit. Frauen bei der Arbeit, heute mein Thema bei KingFM und am Telefon habe ich jetzt Ulrike Biesenbach aus dem Sauerland. Hallo Ulrike. Ja, hallo Birgit. Was bist du von Beruf, Ulrike? Ja, mein gelernter Beruf ist medizinisch-technische Assistentin für die Fachrichtung Labor. Ein Traumberuf? Ja, war damals mein Traumberuf. Also ich habe immer schon gerne Chemie gemacht in der Schule und es fand ich immer faszinierend, wenn es knallt und stinkt. Und irgendwie wollte ich sowas dann beruflich machen. Und da mich auch so die Arbeit mit Menschen sehr angesprochen hat und ich auch gerne mit Menschen zusammen bin. Ja. Aber ist man denn da nicht im Labor? Ja, da bin ich im Labor, genau. Und da hat man natürlich auch Kontakte, wenn Blutentnahmen sind oder wenn man auf die Station muss. Im Krankenhaus habe ich gearbeitet. Ja. Da hat man dann auch sehr viel Kontakt zu den... Okay. Ja. Und ja, irgendwie bin ich dann so auf diese Schiene gekommen. Dann habe ich die Chemie mal so ein bisschen mehr außen vor gelassen und die Medizin mehr reingelassen. Mhm. Und dann war ich dann in diesem Job drin. Ich bin so ein bisschen erblich vorbelastet. Meine Mutter ist OP-Schwester. Und ja, dann kam... Das heißt, du kanntest diesen Bereich schon so ein bisschen? Ja, genau. Mhm. Und arbeitest du heute immer noch in diesem Beruf? Nein. Nein. Ich habe dann 7 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich meinen ersten Sohn bekommen und bin dann halt zu Hause geblieben. Und wie viele Jahre? Ja, seit bin dann gar nicht mehr wieder eingestiegen. Okay, und was machst du heute beruflich? In diesem Beruf eingestiegen. Ja, im Moment suche ich eigentlich noch wieder so ein bisschen was. Ich habe eine ganze lange Zeit in der Schule gearbeitet. Als was? Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung vor allen Dingen. Ja, und jetzt gebe ich privat noch Nachhilfe nachmittags, weil mit der Schule, da hat sich was geändert. Das ging so nicht mehr. Der Träger hat sich geändert und da gab es Schwierigkeiten. Ja. Egal. Und jetzt gebe ich nachmittags noch Nachhilfe für Grundschulkinder, Realschule, 5., 6. Klasse. Mhm. Mathematik, Englisch, was so anfällt. Kommst du jetzt auch wieder viel mit Menschen zusammen? Ja, ich mache das gerne. Ja. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und gebe ehrenamtlich noch Deutschunterricht für die Flüchtlinge, die jetzt hier so nach und nach in die Gemeinden kommen. Aha, das heißt, du bringst denen jetzt Deutsch bei? Ja, genau. Ja, ist doch ein schöner Job. Ja, das macht auch Spaß. Gut, das ist jetzt ehrenamtlich, das ist jetzt ohne Bezahlung. Ah, ja. Weniger Arbeit. Das hat immer einen Haken. Es hat immer alles einen Haken, ne? Ja. Ja, okay, man muss auch nicht immer alles für Geld machen. Mhm. Es ist auch schön, wenn man irgendwie Menschen helfen kann und die sind sehr dankbar, dass sie Unterstützung kriegen. Die möchten ganz, ganz schnell Deutsch lernen. Da sind wirklich Leute bei, die sehr, sehr gebildet sind, die auch studiert haben in ihrem Land. Ja. Die brauchen aber jetzt die Sprache hier, ne? Genau. Ja. Mhm. Und wenn du aussuchen würdest du gerne dieses weitermachen, bezahlt oder so, damit es auch irgendwie, dass man davon leben kann, oder möchtest du lieber in deinen Ursprungsberuf zurück? Nö, ich würde das jetzt mit dem Deutschunterricht, mit dieser Tätigkeit gerne weitermachen. Mhm. Ich habe meinen Beruf nicht ungerne gemacht. Nein, ich habe 7 Jahre lang in einem Privatlabor gearbeitet, habe alles Mögliche, was so für ein medizinisches Labor anfällt, alle Abteilungen durchlaufen, war da auch richtig fit. Aber das hat sich auch im Laufe der Jahre jetzt geändert, wie ich durch meine ehemaligen Arbeitskolleginnen erfahren konnte. Alles sehr automatisiert, nicht wie wir es auf der MTA-Schule gelernt haben. Ich war in Gelsenkirchen am Hygieneinstitut. Und das heißt, dein alter Beruf wäre heute vielleicht gar nicht mehr der, so wie du ihn gekannt hast. Genau, genau. Also sehr viel automatisiert worden. Große Autoanalyzer übernehmen da die Arbeit. Und wir haben noch recht viel, sag ich, mit der Hand gemacht. Und das ist jetzt schon ein ganz anderer Beruf geworden. Von daher, nö, würde ich jetzt ganz gerne gerne weitermachen. Oder ja, ich bin froh, dass ich jetzt in diese Sparte so reingerutscht bin. Ulrike, danke, dass du dich beteiligt hast an unserer Diskussion und grüß mir die Flüchtlinge im Sauerland. Ja, mache ich. Okay, tschüss. Tschüss. Frauen und ihre Arbeit, Frauen und ihr Beruf. Andrea Ilmer ist jetzt gerade bei mir am Telefon. Sie ist aus Österreich, aus dem schönen Vorarlberg. Hallo, Frau Ilmer. Hallo. Frau Ilmer, was machen Sie beruflich? Aktuell arbeite ich im Bereich Marketing, Grafikdesign. Mhm. Habe aber bis vor 1,5 Jahren als Chemiker gearbeitet. Mhm. In einem kunststoffverarbeitenden Betrieb und habe da 8 Jahre Forschung und Entwicklung gemacht. Und wie kommt es, dass Sie Ihren Beruf verändert haben? Es kam aus persönlichem Interesse, auch mal andere Dinge kennenzulernen. Und ich hatte dann die Chance, im Betrieb meines Mannes eine Stelle zu übernehmen. Und die Möglichkeit habe ich dann aufgegriffen. habe dann auch eine Ausbildung noch gemacht, eine Zusatzausbildung, damit mich das nicht auch qualifiziert für den Beruf. Mhm, mh. Ja, und mache das jetzt seit 1,5 Jahren. Aber Sie haben ja ursprünglich diesen anderen Beruf gewählt. Darf ich fragen, wie kommt man darauf? Wie nennt sich das explizit, diese Berufsbezeichnung? Chemikantin? Oder wie ist der? Definiert ist es dieser Beruf so, dass ich gelernte Chemikerin bin, im Bereich, also speziell im Bereich Umwelttechnik. Ja, was hat Sie denn damals dazu bewogen, genau in diese Richtung zu gehen? War das so ein Interesse an dem Gebiet? Das heißt ja immer, Frauen hätten nicht so viel mit Chemie zu tun. Sie sind jetzt gerade schon die zweite am Telefon, die genau aus dem Bereich kommt. Nein, es ist eigentlich ganz, ganz spontane Entscheidung damals gewesen. Aha. 14 Jahre alt war, wollte ich eigentlich immer Musiklehrerin werden. Okay. Weil ich total mit Musik begeistert bin. Und mein Vater kam damals und hat dann gesagt, ja, hey, komm, wir schauen da mal eine Schule an. Das ist eine technische Schule. Und ich dachte, ich weiß nicht. Ja. Und mal das angeschaut. So die Labors mit den verschiedenen Experimenten, die man da ausprobieren durfte. Und da habe ich dann gemerkt, so wow, Chemie kann ja auch interessant sein. Schön. Und und von da an habe ich mir dann geschaut, dass ich den Notenschnitt in Chemie und Physik heben kann, damit ich qualifiziert bin für diese Schule, und habe das dann gemacht. Mhm. Und hat auch Spaß gemacht. Total. Also ich habe mir dann, am Anfang habe ich gesagt, ja, ich gebe mir jetzt mal ein Jahr, und wenn es mir dann immer noch gefällt, mache ich weiter. Und die Begeisterung, die hat eigentlich angehalten, auch noch bis heute. Ich kann das auch, das ganze Wissen, das ich gelernt habe, auch heute noch einsetzen, obwohl ich in einem ganz anderen Bereich tätig bin. Ja. Und wenn Sie jetzt vergleichen, was macht mehr Spaß? Chemikerin oder jetzt im Marketing? Es ist sehr ähnlich, weil in der Chemie hatte ich auch jeden Tag eine andere Aufgabenstellung. Man musste kreativ sein. Es war nie das Gleiche, und dasselbe ist jetzt auch. Also ich habe jeden Tag andere Aufgabenstellungen. Mhm. Man muss kreativ sein, man muss Neues erfinden, und es ist nur, man hat halt andere Instrumente. Frau Ilmer, ich danke Ihnen für diese Einblicke wieder in zwei ganz neue Bereiche für mich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem zweiten Beruf, und wenn die Sendung noch ein paar Jahre läuft, dann telefonieren wir nochmal und gucken, ob Sie immer noch dabei geblieben sind. Ja, gerne. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Marie Bühring ist jetzt bei mir am Telefon. Sie ist aus Ummang. Das ist, wie sie sagt, ein Kaff aus Niedersachsen. Hallo, Frau Bühring. Hi. Frau Bühring, was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehramtsanwärterin, also ich bin praktisch im Referendariat als Realschullehrerin für Deutsch und Englisch, typische Frauenfächer. Ja, das ist ja wirklich ein Klassikerberuf für Frauen, oder? Ja? Also so als kleine Mädchen wollten wir doch alle Lehrerin werden, und Sie sind es geworden. Ja, tatsächlich wollte ich Architektin werden, aber ich bin Lehrerin geworden, ja. Und warum? Warum haben Sie sich für ausgerechnet diesen Beruf entschieden? Ich sage mal so, qualifiziert ist man ja häufig für viele Sachen, aber ich denke, es gibt bei der Berufswahl mindestens zwei Kriterien, und das ist zum einen das Talent, ja, und zum anderen eben diese Qualifizierung. Und mein Talent ist eben häufig, ja, ist im großen Teil liegt es darin, mit Schülern umzugehen oder mit Jugendlichen umzugehen, auch die Wahl zum Realschullehramt. Woher wussten Sie denn, dass Sie mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen können? Haben Sie da vorher schon irgendwas in die Richtung gemacht? Auch ich habe früher häufig so Spaßreisen für Jugendliche betreut, und leider hatten meine Eltern nur Familien mit Kindern, die jünger waren als ich, und deswegen bin ich so groß geworden, dass ich immer auf Kinder aufgepasst habe. Okay, also prädestiniert für diesen Job. Jetzt sind Sie, wie alt sind Sie jetzt? Ich bin 29. 29. Und haben Sie denn Aussicht auf eine Stelle, oder sind Sie im Moment auf der Suche nach einer Referendariatsstelle? Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Also das ist natürlich bei der Verbeamtung ein bisschen einfacher. Ich gelte als Härtefall, dadurch, dass ich schon 3 Kinder habe und verheiratet. Härtefall mit 3 Kindern? Wieso ist man dann ein Härtefall? Ja, man kann es eben auch positiv sehen. Also man kriegt auf jeden Fall eine Stelle in der Gegend. Man muss nicht umziehen. Ah, das heißt, es ist der Härtefall ist in diesem Fall positiv. Ja, definitiv. Also okay. Schon ohne Kinder, nur verheiratet. Das heißt, Sie sind nicht so flexibel räumlich und so weiter, deswegen haben Sie Anspruch auf eine Stelle in der Nähe. Genau. Mhm. Und das heißt, Sie haben jetzt auch einen Beruf, der sich relativ gut dann auch vereinbaren lässt, auch mit drei Kindern. Ganz genau. Also ich habe vorher was anderes studiert, und zwar BWL als duales Studium mit Industriekauffrau gekoppelt gleichzeitig. Mhm. Und habe das bei Volkswagen gemacht und hatte da auch schon eine Festanstellung mit Aussicht auf Übernahme in den Managementbereich. Und habe das aber ganz bewusst abgebrochen, weil ich, wie ich eben auch schon gesagt habe, es gibt zwei Kriterien. Ich war eben zwar qualifiziert, aber meine Interessen lagen einfach ganz woanders. Ich habe gemerkt. Das heißt, Sie haben damals erst während des Studiums gemerkt, dass das doch nichts für Sie ist. Genau. Ich glaube einfach, dass es kein Zufall ist, dass wir eine Verteilung haben auf die verschiedenen Berufe, die Frauen- und Männertypisch sind. Weil ich glaube, dass es einfach geschlechterbedingt dazu führt, dass man andere Interessen hat. Das ist einfach eine Frage der Vorlieben auch ist. Ne? Es gibt natürlich Männer, die pädagogisch super begabt sind, und es gibt auch, ich habe auch Freundinnen, die in den mathematischen Bereich gehen, aber ich denke, der Großteil hat tatsächlich andere Interessen. Und das, ja, man macht natürlich das, was einem am meisten gefällt. Und ich habe mein Studium dann damals abgebrochen, habe ganz viel Unverständnis geerntet. Ja. Man gibt keinen sicheren Arbeitsplatz auf, vor allem nicht bei Volkswagen. Ja, ich bin Lehrerin geworden, und ich habe mir eben dann in dieser Zeit auch die Frage gestellt, was erwarte ich von meinem Leben? Und? Ein halbes Jahr Zeit, und mir war klar, ich möchte Kinder kriegen, möglichst früh. Ich hatte keinen Mann, ich hatte auch keinen Freund, aber es hat tatsächlich alles so hingehauen. Jetzt haben Sie einen Mann und drei Kinder. Ganz genau. Ja, ist doch großartig. Und Sie haben auch einen Beruf. Ist doch alles gut geworden. Ja, alles perfekt, gell? Frau Bühring, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich hier beteiligt haben bei unserer Diskussion bei King FM, und ich wünsche alles Gute mit dem Lehrerinnenberuf. Vielen Dank. Tschüss. Gute Ihnen auch. Tschüss. Frauen und ihre Berufe, mein Thema heute bei King FM. Und jetzt habe ich Marion Buck-Kluger am Telefon aus Wertingen in der Nähe vom schönen Augsburg. Hallo. Hallo, ja. Frau Buck-Kluger, welchen Beruf haben Sie? Tja, ich habe zwei Berufe. Ich bin Grundschullehrerin, habe Lehramt mit Germanistik im Hauptfach studiert und bin Journalistin. Aha, und wie kommt das, dass Sie zwei Berufe haben? Ich habe damals, als ich das zweite Staatsexamen gemacht habe, da war dann plötzlich in Bayern kein Bedarf mehr an Lehrern, beziehungsweise man hat dann ganz schnell einen NC eingeführt, den habe ich nicht erreicht. Oh. Damals geheißen, bis 3,4 kriegen wir alle einen Job. Das war noch bis zwei Wochen vor Ende meines Referendariats. Ja. Dem war dann nicht mehr so, und ich habe aber mein ganzes Studium sowieso als im Radiobereich finanziert als Programmassistentin und habe da den Beruf als Journalistin eh schon toll gefunden. Ach so, das heißt, Sie haben schon während des Studiums für die Grundschullehrerin, haben Sie schon nebenher als Journalistin gearbeitet? Genau, also mehr oder weniger als Programmassistentin, und ich habe damals auch eine Kindersendung betreut, das hat sich angeboten, medienpädagogische Kindersendung von LM gefördert, und das hat mir auch Spaß gemacht, und deswegen bin ich dann eigentlich am letzten Schultag war für mich dann klar, am nächsten Tag, eigentlich zu Beginn der Ferien, die ich dann eigentlich gehabt hätte, hätte ich einen Job bekommen als Lehrerin, habe ich dann angefangen, ein Volontariat zu machen beim Augsburger Fernsehen. Ah, schön. Ich bin dann Journalistin geworden, aber war eben vorher schon in den Medien aktiv. Genau. Und wären Sie denn lieber Grundschullehrerin, jetzt so aus heutiger Sicht? Ich war schon mal zwei Jahre mobil, als es mit dem Journalismus nicht so gut lief. Ich bin seit über 10 Jahren selbstständig. Also als freie Journalistin, das ist ein harter Job. Ja, der ist sehr hart, und ich ärgere mich auch manchmal über die Meinung der Menschen über uns Freie, weil ich sage immer, ich liege niemandem auf der Tasche, maximal meinem Mann, der Gott sei Dank einen ordentlichen Beruf hat und monatlich das Geld nach Hause bringt, und ich habe halt jeden Monat ein Roulette-Spiel. Ja. Und dann kriegt man immer so gesagt, naja, du bist ja immer auf Partys und hast immer tolle und kriegst dann auch mal eine Nagelmodellage umsonst. Ja, toll, ne? Davon kann man ja Brötchen kaufen und Miete bezahlen. Ich habe auch schon mal von einem Redaktionsleiter gesagt bekommen, als ich sagte, naja, also das kann jetzt echt nicht sein, dass Sie da 50 Euro brutto, wohlgemerkt, für so ein Event, auf dem ich war, es war ein Konzert, kam eben der Spruch von ihm, naja, Sie haben ja einen Mann und Sie dürfen ja aufs Konzert. Und er hat gesagt, ich würde auch ganz gern mal aufs Konzert gehen und mir die Konzertkarte kaufen können. Ja. Ohne dass ich danach das nachbearbeiten muss, die Bilder laden muss, bearbeiten. Das ist ja im Endeffekt stundenlange Arbeit. Ja, also da ich ja selber auch freie Journalistin bin, weiß ich, wovon Sie sprechen. Man kann eigentlich nicht davon leben, ne? Nee, nicht wirklich. Und wie gesagt, ich war 2 Jahre mal mobil. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich nicht in die Schule zurück. Ich war damals ganz viel in der damalig noch genannten Hauptschule aktiv, hätte das dann auch ganz gern parallel gemacht. Mhm. Aber dann hieß es, naja, als Mobile in der Hauptschule, das ist okay. Jetzige Mittelschule, das habe ich schon machen dürfen. Ich habe auch Fächer unterrichtet, die ich nie studiert habe. Mhm. Und aber dann, wenn ich es festmachen hätte wollen, hätte ich nochmal ein Studium draufsatteln müssen. Damals war ich Mitte 30. Mitte, Ende 30, jetzt bin ich 46. Ja. Leute, bei aller Liebe, ich gehe jetzt nicht nochmal... Nochmal an die Uni und nochmal noch ein Studium drauf. Ja. Ja. Also ich muss immer dazu sagen, es ist schwierig in den heutigen Zeiten mit den Krisenherden dieser Welt und was man alles so jeden Tag um die Ohren geschlagen bekommt, wie schlecht es anderen Menschen geht. Ich bin trotzdem, fühle ich mich privilegiert. Ich sitze hier jetzt auch in meinem Büro in einem Haus, das wir fleißig abbezahlen, mein Mann und ich. Mhm. Und habe, obwohl ich Stadtmensch bin, ein tolles Leben auf dem Land. Ich habe wirklich einen spannenden, tollen Beruf. Ich erlebe so viele Dinge, die andere nicht erleben. Aber ich verzweifle manchmal schon. Und wenn so ein Tag ist wie heute, wo Spülmaschine und Waschmaschine gleichzeitig es sich andeutet, dass sie den Geist aufgeben, dann denke ich mir, ups, blöd. Ja. Vielleicht wäre ich doch besser Lehrerin mit fest... Das wäre jedenfalls mehr Sicherheit. Das heißt, was Sie sich eigentlich eher am ehesten wünschen, ist einfach ein bisschen mehr Sicherheit, oder? Ja, und auch respektvolle Bezahlung. Mhm. Ich habe auch immer im Schulamt gesagt und auch Menschen, die ich auch als Journalistin treffe, in der Politikebene, die mit Schulen zu tun haben, mit der Bildung, sage ich immer, ich fühle mich als so eine Art Feuerwehr. Ich würde wahnsinnig gern auch stundenweise parallel in der Schule arbeiten, dann einspringen, wenn ein Lehrer krank ist, auf Fortbildung muss, weil ich das kann. Das muss ich im Journalistenberuf auch tagtäglich mich in neue Themenfelder eindenken und in neue Menschen eindenken. Und in meinem meiner Springerzeit als freie mobile Reserve, so heißt das, habe ich das bewiesen, dass ich das kann. Aber ich möchte jetzt keine feste Klasse und nicht fest im Lehramt sein, weil ich das vom Typ her nicht bin. Und ich finde, das ist, würde ich auch den Kindern nicht gerecht werden. Ich brauche auch ein bisschen diese Abwechslung und das Leben als Journalistin. Aber das ist nicht möglich. Das gibt es irgendwie nicht. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Mhm. Und im Journalismus ist es so, klar, man kann immer sagen, selber schuld, dann such dir eine Festanstellung. Ja, gut, aber ich bin auch Radiojournalistin und habe jetzt auch 3 Jahre im Digitalen eine Radiosendung gemacht. Dann heißt es immer, naja gut, dann ist man zu alt und wenn ich meine Interviews anbiete, hat keiner Geld dafür. Selbst die öffentlich-rechtlichen Sender wollen für gute Interviews nichts bezahlen. Es ist sehr müßig alles. Ja, ja. Und ich muss immer lachen. Ich sage immer provokanterweise, wir schreiben so oft über Mindestlohn, aber so viele meiner Kolleginnen, es sind ja oft Kolleginnen, weil die Herren der Schöpfung sitzen an den festbezahlten Stellen. An den festbezahlten. Nichts gegen Männer. Also, ja, aber ja. Aber es ist schon immer lustig und ich sage immer, Mindestlohn bekommen wir beim 100-Zeiler mit 2 Bildern, maximal oder minimaler Einsatz 3 Stunden, 50 Euro brutto, dann kann man sich das mal schön ausrechnen, was da der Lohn ist pro Stunde. Ja. Und das ist der Mindestlohn mitnichten erreicht. Und das finde ich immer sehr spaßig. Also ich bin da jetzt ein bisschen... Ja, macht nichts. Frau Buck-Kluger, ich danke Ihnen, dass Sie hier mitdiskutiert haben und ich schlage vor, wir kämpfen jetzt gemeinsam für bessere Bezahlung von freien Journalistinnen. Genau. Ja. Okay. Tschüss, machen Sie es gut. Ja, danke. Tschüss. Bei mir am Telefon ist jetzt Diana Jess, sie ist Polizistin und arbeitet in Vollzeit in der Nähe von Nürnberg. Hallo Frau Jess. Hallo, Frau Kelle, grüße Sie. Polizistin, ein eher ungewöhnlicher Beruf für Frauen, oder? Naja, das war es mal. Also Bayern war ja quasi das letzte Bundesamt, wo die Männerbastion gefallen ist. Das heißt, ab 1990 sind dann auch für den normalen Schutzdienst Frauen eingestellt worden und ich war quasi bei den Zweiten dabei im März 91. Mhm. Wie kommt man, wie ist dieser Wunsch entstanden, Polizistin zu werden? Ach, bei mir war das eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so der großartige Wunsch. Sondern? Ich habe damals überlegt, was ich machen soll. Und das, was ich gern gemacht hätte, das konnten sich meine Eltern damals nicht leisten. Was wäre das gewesen? Ich hätte eigentlich gern im Ausland studiert. Und nachdem wir aber kurz vorher erst aus der DDR gekommen waren, war das finanziell überhaupt nicht machbar. Genau. Was wäre das denn für ein Fach gewesen? Also in welche Fachrichtung wären Sie gerne gegangen? Ich hätte gern Wirtschaft und Management in England damals studiert. Mhm. Und so sind Sie mehr oder weniger unverhofft zur Polizeischule geraten? Richtig. Genau. Und wie sehen Sie das heute? Ist das ein Beruf, der Ihnen Spaß macht? Also lange Jahre hat es mir ehrlich gesagt nicht wirklich Spaß gemacht. Mhm. Und was ist schwierig oder warum nicht? Das hing zum einen zusammen mit dem Wechselschichtdienst, der in Bayern so wie in vielen anderen Bundesländern einfach Usus ist. Vier-Schichtsystem. An einem Tag fängt man mit dem Spätdienst an von 13 bis 20 Uhr und am nächsten Tag fängt man um 6 an bis 13 Uhr und am gleichen Abend dann wieder von 20 Uhr bis früh um 6. Oh mein Gott. Das heißt, irgendwie am Nachmittag muss man dann ein paar Stunden schlafen und die ersten Jahre funktioniert das eigentlich noch ganz gut, aber je länger man das macht, umso schwieriger wird das dann. Das schlaucht ganz schön. Ja. Wie funktioniert das mit Familie? Haben Sie Familie? Also ich hatte bis vor kurzem. Sie hatten bis vor kurzem Familie. Ja, also ich hatte, also während ich diesen Schichtdienst gemacht habe, da war ich tatsächlich, also in den seltensten Zeiten liiert. Was einfach dann... Das ist auch eine Zeitfrage, oder? Eine Zeitfrage und ja, und ich sag mal, die ganzen persönlichen Bindungen, also Freundschaften und so, bleibt halt ziemlich auf der Strecke, wenn man berechnet, dass man von 3 Wochenenden im Monat, also oder von 4 Wochenenden im Monat 3 definitiv irgendwie arbeitet. Ja. Das heißt, und dann kommen irgendwann auch nicht mehr die Einladungen. Weil Sie ja nie Zeit haben. Richtig, genau. Mhm. Also von daher gestaltet sich das dann eh relativ schwierig. Und mit einem Kollegen wollte ich nicht, weil ich mir immer gedacht habe, also wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich nicht unbedingt was davon hören, was ich selbst den ganzen Tag gehabt habe. Aha. Man hat ja als Polizist jetzt nicht gerade mit den angenehmen Seiten des Lebens zu tun. Also auch einfach, um das Private und das Berufliche ein bisschen auseinanderzuhalten, dass man zu Hause auch mal abschalten kann. Richtig. Mhm. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe jetzt einen 2,5-jährigen Sohn und bin jetzt seit kurzem alleinerziehend. Oh, und wie machen Sie das denn jetzt mit dem Schichtdienst? Ja, ich bin jetzt seit 8 Jahren nicht mehr in diesem typischen Schichtdienstmodell, also wie das eben auf dem normalen Revier der Fall ist, sondern bin jetzt seit 8 Jahren bei der Verkehrspolizei. Und jetzt ist es natürlich umso schwieriger, das Ganze, weil das einfach damit zusammenhängt, dass man gucken muss, wie man das mit dem Kleinen hinkriegt, weil der Freistaat Bayern hat selbst in Ballungsräumen wie Nürnberg halt nicht unbedingt einen Kindergarten, wo der jetzt so flexibel ist, dass das auf Ihre Arbeitszeiten passt. Richtig. Haben Sie denn noch private Unterstützung? Nee, meine Eltern wohnen 150 Kilometer. Oh nee, ja, das heißt Oma und Opa auch nicht greifbar. Richtig. Und jetzt muss man halt gucken. Also selbst mit einer Tagesmutter funktioniert es eigentlich eher nicht. Hm. Ich ja trotzdem entweder einen Früh-, einen Mittel- oder einen Spätdienst habe, aber zumindest keine Nachtschichten mehr. Ja, ja. Und also es funktioniert eigentlich vielleicht, wenn überhaupt, dann jetzt nur mit einem Au-pair, was natürlich auch eine finanzielle Geschichte ist. Kostet ja dann auch Geld. Lohnt sich das denn, Polizistin zu sein? Also kann man davon leben? Ja, ich denke schon. Also wir gehören zumindest in unserer Berufssparte jetzt nicht zu den Berufen, sag ich mal, wo Frauen dann eher schlechter bezahlt werden als Männer oder Zeit irgendwie am Existenzminimum rumkritzen. Aber dafür sieht man vielleicht auch nicht unbedingt so, wie ich das schon gesagt habe, die schönen Seiten des Lebens. Ja. Ja. Wenn Sie nochmal neu auswählen könnten, hätten Sie irgendeinen Traumberuf, der für Sie in Frage käme, wo Sie sagen würden, dann würde ich das machen? Also ich hatte auch mal lange überlegt, so in dem medizinischen Bereich Hebamme zu machen früher. Wenn ich natürlich heute die Problematik anschaue, dass die freiberuflichen Hebammen sich die Versicherung... Das ist gerade ein Beruf, der ganz schwierig wird, ja. Deswegen der Beruf eigentlich ausstirbt, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich die Berufswahl dann doch nicht getroffen habe. Man könnte ja auch zynisch sagen, Verbrechen gibt's immer, ne? Polizisten brauchen wir. Ja, Ja. Mit Sicherheit, ja. Also es wird ja nicht weniger. Aber der Personalabbau, der schreitet natürlich auch entsprechend voran, ne? Mhm. Frau Jess, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns ein bisschen was von einem ganz anderen Beruf hier erzählt haben in der Sendung. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie das alles unter einen Hut kriegen mit Ihrem kleinen Sohn. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Frauen und ihre Berufe, mein Thema heute anlässlich des Tages der Arbeit. Bei mir am Telefon ist jetzt Mariana Grunewald-Hake aus dem schönen Landshut. Hallo. Hallo, Frau Kelle. Frau Grunewald-Hake, was sind Sie von Beruf? Also ich habe Lehramt studiert, ich bin Lehrerin. Lehrerin, und klassischer Frauenberuf. Wunderbar. Ja, genau. Auch dazu für Fremdsprachen, also so richtig klassisch. Wow. Germanistik, Romanistik und was noch? Und Anglistik. Und Anglistik, toll. Ja, alle Klischees mit drin. Alle Klischees mit drin, so ist es, ja. Und ist das Ihr Traumberuf? Ja, ich wollte schon immer Lehrerin werden, ja. Okay, gut, das wollen wir ja alle irgendwann als kleine Mädchen, ne, in der ersten Klasse. Ja, aber ich bin so vorgeprägt. Also meine Mutter und auch mein Großvater waren beide Lehrer. Okay, also so eine richtige Lehrerfamilie. Ja, vorgeprägt, ja, genau. Das heißt, Sie haben auch nie liebäugelt, mal irgendwas anderes zu machen? Doch, eine Zeit lang habe ich geliebäugelt mit einem Biologie- und Chemiestudium. Mhm. Und warum haben Sie es dann nicht gemacht? Das hat sich einfach während des Studiums oder zu Beginn des Studiums einfach anders ergeben. Da waren dann die Interessen an Englisch einfach stärker und an Deutsch. Mhm. Und, an Biologie und Chemie, das hat sich einfach so im Studium so ergeben. Und arbeiten Sie Vollzeit? Also ich bin derzeit Teilzeit als Lehrerin an einer Schule, an einer Wirtschaftsschule tätig. Ja. Und den Rest der Zeit habe ich auch mein eigenes Sprachinstitut und also eigenes Unternehmen. Das heißt, Sie sind zusätzlich auch noch selbstständig tätig? Ich bin zusätzlich selbstständig, genau, und habe also in erster Linie mal Nachhilfeschüler und dann auch Erwachsenenschulungen so als Dozentin. Dann sind Sie ja gut beschäftigt. Auf jeden Fall, ja, da ist viel zu tun. Und warum haben Sie sich noch zusätzlich auch selbstständig tätig gemacht? Aus finanziellen Gründen oder organisatorisch? Oder? Ursprünglich war ich nur selbstständig tätig. Also ach so. Nach dem Studium wollte ich gar nicht in Lehrberuf gehen, also nicht in den Schuldienst. Ja, ja. Schon, aber nicht in den Schuldienst. Und habe mir dann gedacht, nee, also eine eigene Firma ist das Beste. Und das habe ich dann auch einige Jahre gemacht und dann, also 10 Jahre. Und ja. Meine Kinder auf die Welt und dann habe ich mir gedacht, so jetzt muss aber mal eine sichere und Stellung her. Ja, ja. Und habe dann eben mit dem Schuldienst angefangen, genau. Okay, und andersrum, ja. Und Ihre Kinder, die werden auch Lehrer? Also mein Sohn muss jetzt erstmal den Übertritt aufs Gymnasium schaffen und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, dann rufe ich Sie in ein paar Jahren nochmal an und dann schauen wir mal, ob das quasi bei Ihnen in den Genen liegt. So ist es, genau. Ich danke Ihnen, dass Sie uns von Ihrem Beruf erzählt haben. Grüßen Sie mir Landshut. Wunderbar. Tschüss. Ja, werde ich machen. Tschüss. Bei mir am Telefon ist jetzt Monika Bittel. Sie ist Schriftstellerin aus München. Hallo, Frau Bittel. Hallo, Frau Kelle. Sie haben ja quasi einen Traumberuf, oder? Ja, kann man sagen, es ist ein Traumberuf, Schriftstellerin zu sein. Wenn man das machen will, ist wirklich wunderbar. Worüber schreiben Sie denn? Ich schreibe erstens Drehbücher für Fernsehsendungen, zweitens historische Romane, aber jetzt nicht Genre, sondern einfach quer durch die Geschichte. Ja. Und drittens Sachbücher für Frauen, zum Beispiel Alleinerziehend mit Mann. Aha. Sind Sie auch alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend mit Mann. Mit Mann. Okay, lassen Sie mich raten, weil ich glaube, ich war auch schon alleinerziehend mit Mann. Das sind diese Frauen mit diesen Männern, die von morgens bis abends arbeiten, oder? Genau. Ja. Mit den Männern, die im Büro verschluckt sind. Genau, genau. Auf dem Papier verheiratet, aber real alleinerziehend. Richtig, wobei man muss ein bisschen differenzieren. Der Titel ist natürlich pointiert. Ja. Es ist, jeder trägt was dazu bei. Zur Familie, zur Aufzucht, zum Geld verdienen. Aber vorher hat man sich das halt meistens anders vorgestellt. Und darüber haben wir uns lustig gemacht in dem Buch. Aha. Weil das ist nämlich auch, die Mütter tappen dann oft in diese sogenannte Teilzeitfalle. Man glaubt, man arbeitet jetzt Teilzeit und hat dann doch mehr Zeit. Und zum Schluss bleibt alles an den Frauen hängen. Ja, und ja. Es ist wesentlich mehr als Vollzeit. Ja. Aber um nochmal auf Ihren Beruf zurückzukommen, Wie kam es, dass Sie Schriftstellerin geworden sind? Wollten Sie das schon immer sein? Ich wollte das schon immer sein. Mhm. Es sieht im Nachhinein so stringent aus. Ich wollte es auch immer sein. Es gab dann trotzdem verschiedene Stationen dabei. Und ja, das ging über journalistische Ausbildung, Germanistikstudium, Studium an der Filmhochschule, Drehbuch. Und dann schlug das erste Drehbuch gleich ein und dann... Wie hieß das erste Drehbuch? Sausticht. Sausticht? Sausticht, das war ein bayerisches Drama, bekam dann gleich den bayerischen Fernsehen. Wow! Ja. Das war natürlich ein super Einstieg, oder? Ein super Einstieg. Ja, toll. Und trotzdem unterschätzen die meisten, was es bedeutet, fiktional zu schreiben. Ich hatte einen großen Mentor und Lehrer, den Franz Geiger, der ganz viel gemacht hat, und der hat immer zu mir gesagt, im tiefsten Bayerisch, Madel, du brauchst 10 Jahre, um das Handwerk zu lernen. Mhm. Und das ist in etwa genau zugetroffen. Ja, das heißt, die Zeit braucht man einfach, um diese Erfahrung anzusammeln, mit der man dann auch arbeiten kann. Genau, die Erfahrung, um das Handwerk zu schleifen. Ich meine, jeder Schreiner lernt 3 Jahre. Und beim Schreiben meint man immer, ja, da küsst einen die Muse, man setzt sich hin, geht einfach so runter beim Kaffee trinken. Aber es ist erstens sehr viel Disziplin, wirklich extrem viel Disziplin. Und zweitens auch das Handwerkliche. Also ich muss ja Figuren erfinden. Ja. Ich muss Konflikte zuspitzen, damit ich eine spannende Handlung kriege. Ja. Ich muss ganz viel bedenken, damit die einzelnen Szenen jetzt gerade im Drehbuch stimmen, sonst steigt jeder Zuschauer aus. Und in der Literatur muss ich natürlich an den Sätzen feilen, dass es schön klingt, dass ja, sie auch... Dass die Dialoge gut werden. Genau, die Dialoge werden gut, wenn man die Charaktere richtig gut hat. Dann plappern die irgendwann von alleine. Und woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Figuren? Die Ideen sind das Allergeringste. Die Ideen liegen auf der Straße, sie fliegen einem zu. Mhm. Der Metternich hat mal gesagt, Ideen zu haben ist herrlich, sie auszuführen, die Hölle. So ist es. Also ja. Ideen fliegen einfach zu, aber wirklich dran zu sitzen an so einem Stück, man muss sich das vorstellen, ein Roman ist im Schnitt 1 Jahr dort sitzen, Drehbuch in etwa das Gleiche und zwischendurch rutscht einem das Herz in die Hose und man denkt sich, ich kann nicht schreiben, ich konnte es noch nie, ich werde es nie wieder können. Mhm. Ich habe den ganz falschen Beruf gewählt, ich hätte alles in meinem Leben anders machen sollen und durch dieses Tal muss man durch. Ja, ja. Kennen Sie auch dieses Gefühl, wenn man ein Buch fertig hat, dass man leer geschrieben ist? Richtig, das nenne ich Entlastungsdepression. Ah ja, ja, dann hatte ich die auch schon. Ja, ja, ist so in dieser Welt drin und so damit beschäftigt und plötzlich fällt es weg. Ja. Es fällt ein Teil weg. Genau. Und ich rutsche da in ein fürchterliches Loch, weshalb bei mir immer der Schluss so lange dauert, die letzte Seite. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Ja, wieso kriege ich das Ding jetzt nicht fertig? Sie wollten gar nicht fertig werden. Ich wollte nicht fertig werden. Genau. Ja, ja. Man kommt dann nicht zum Ende, ne? Ja. Genau. Hm. Aber jetzt habe ich das so gelöst, wenn ich an dem Tag, wo ich aufhöre, fange ich sofort ein neues Buch an. Wird natürlich gar nichts, aber ich habe das Gefühl... Damit man keine Depression bekommt. Genau, genau. Ja. Kann man denn von diesem Beruf leben? Sehr schwer. 0,3% der Schriftsteller in Deutschland können davon leben. Mhm. Und im Prinzip geht's bei mir auch nur mit der Mischung mit Drehbuch. Mhm. Ja, weil dort dann auch gut bezahlt wird, sodass genau. Man sich andere Sachen leisten kann sozusagen. Genau, genau. Das ist so eine Mischkalkulation. Und haben Sie jemals bereut, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben? Oder also war noch so ein Berufswunsch, was ein ganz anderes Feld mal da, wo Sie mit hadern? Oder sagen Sie, nee, ich habe gefunden, Topf passt auf Deckel? Ich bereue jeden Tag diesen Beruf gewählt zu haben und freue mich dann jeden Tag doch wieder wahnsinnig drüber. Es gab noch eine andere Geschichte. Ich habe mal überlegt, naja, vielleicht wäre Jura doch meins gewesen. Aha. Habe mich dann sogar mal kurz eingeschrieben und habe mir gedacht, nee, das fange ich jetzt doch nicht mehr an. Also im Prinzip bin ich ganz wirklich glücklich mit dem Beruf. Das heißt ja nicht umsonst Schaffensfreude oder dieses Glücksgefühl, wenn man so eine eigene Welt erschaffen muss. Ja, ja. So einen eigenen Kosmos. Man spielt ja da ein bisschen Schöpfer einfach. Mhm. Es ist wirklich, das sind unvergleichliche Glücksgefühle. Aber der Beruf hat natürlich auch seine Schattenzeiten, aber wie jeder Beruf. Ja, ich denke auch. Das darf man wahrscheinlich auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, weil ich denke, jeder Beruf hat seine schönen Seiten, aber hat auch so Tage, wo man sagt, ich mag jetzt gerade gar nicht. Ganz genau. Das ist, man sieht es ja rundum. jeder denkt sich mal, oh Gott, wieso habe ich das gemacht? Mhm. Bei Schriftstellern kommt es vielleicht ein bisschen stärker immer raus, weil man ständig mit sich selber beschäftigt ist, reflektiert, gerade in einem so abgeht. Jetzt verraten Sie uns noch zum Schluss, wie heißt denn Ihr nächster Roman? Mein nächster Roman heißt Das Fossil. Das Fossil? Das Fossil, er erscheint im September und darin erzählt ein Archaeopteryx, also ein Urvogel, ein Zwischending zwischen Reptil und Vogel. Der Archaeopteryx, der erzählt eine Familiengeschichte über 5 Generationen. Aha. Okay, das ist mal was ganz Neues. Er beginnt im Jahre 1861 und geht bis in die Jetztzeit. Gut, sagen Sie uns Bescheid und dann machen wir eine Lesung. Ne? Machen wir. Alles klar. Gut. Frau Bittel, ich wünsche Ihnen frohe Schaffenskraft und wenig Schreibdepression. Ihnen auch. Tschüss. Gruß nach München. Tschüss. Bei mir am Telefon ist jetzt Caroline Seibt, Rechtsanwältin aus Münster. Hallo, Caroline. Ja, schönen guten Tag. Hallo, Birgit. Du bist Rechtsanwältin. War das schon immer dein Traumjob? Ja, also da muss ich Folgendes erzählen. Kleiner Vorlauf. Ja. Ich habe eigentlich ursprünglich viel Musik gemacht und Geige gespielt. Aha. Da wollte ich auch eigentlich was mitmachen. Mhm. So, und dann hat mein Geigenlehrer aber gesagt, also wenn man Karriere mit dem Instrument machen will, da muss man wirklich unglaublich gut sein, sonst landet man irgendwo hinten am letzten Pult. Mhm. So. Dann war ich aber nach der Schule noch unentschlossen und habe erstmal ein Jahr in England gearbeitet bei geistig behinderten Kindern. Mhm. Und während dieser Zeit mir auch Gedanken gemacht, was ich danach überhaupt machen will. Ich war allerdings auch relativ jung nach dem Abi und insofern ist das ja auch normal. Das ja, ist ja nicht schlecht, so ein Jahr, wo man mal was anderes sieht. Genau, ne? Ich habe da so Sozialerfahrung gesammelt, Sprache gelernt und so weiter. Und danach stand aber dann meine Entscheidung fest, nicht Rechtsanwältin zu werden, aber zumindest Jura zu studieren. Mhm. Das kam daher, weil ich während der Schulzeit Rechtskundeunterricht hatte. Und in der Abi-Phase oder beziehungsweise in der Oberstufe hatten wir relativ viel Freistunden und wir lagen in der Nähe vom Gericht. Da bin ich oft hingegangen, habe mir in den Freistunden Gerichtsverhandlungen angeguckt. Das heißt, du hattest aber schon so eine Affinität schon mal zu dem also Thema. Beides, ne? So ja. Also auf der einen Seite. Also wir haben in den Freistunden immer rumgegammelt. Ich hatte dann noch Interesse am Gericht und habe gedacht, naja gut. Und da habe ich dann damals den tollen Strafverteidiger Bossi kennengelernt. Ich habe mich gehalten und so weiter. Und dann fand ich das halt auch spannend. So, und meine Entscheidung war dann eben nach England gefallen und gedacht, jetzt studierst du mal Jura und guckst, was so draus wird. Aha. Also es war nicht der Plan, Rechtsanwalt zu werden, sondern es war erstmal so, das Studium fand ich ganz spannend. Mhm. Und es war dann in der Tat so, also das Studium selber war auch wirklich cool, damals jedenfalls noch, weil es nicht so verschult war. Mhm. Ich habe relativ frühzeitig Leute kennengelernt, die ein bisschen anders drauf waren und wir hatten ein relativ kleines Team. Wir haben direkt ein Semester übersprungen, haben viel gearbeitet, aber wir haben für uns gearbeitet. Also wir haben nicht jede Vorlesung besucht, eher weniger. Und ja. Aber ihr habt in so einer Gruppe quasi gemeinsam gelernt. Wir haben alle relativ früh Examen gemacht. Also ich damals am 8. Semester. Das war sehr also richtig Regelstudienzeit. Ja, aber es war trotzdem eine coole Zeit. Also wir waren gut, wir hatten auch Party und alles, nur so. Ja, und dann kam das Referendariat, das fand ich dann eigentlich wieder ziemlich öde, weil das gar nicht so war wie das Studium. Das Studium war viel freier und im Referendariat war es wieder total verschult. Das passte mir eigentlich überhaupt nicht in Kram. Mhm. Jedenfalls so, das war die Entwicklung. Ja, und heute, was machst du als Rechtsanwältin? Hast du ein Fachgebiet? Ja, auch das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Deswegen, also jedem, der irgendwie Angst hat und weiß nicht, was er machen soll, viele Dinge ergeben sich im Leben von selber. Mhm. Das heißt, man muss nicht vorher gleich den Riesenplan haben. Genau, also das Leben schustert einem auch bestimmte Wege irgendwann zu. Man muss halt nur die Augen offen halten. Und welchen Weg hat es dir zugeschustert? Also ich habe angefangen mit Wirtschaftsrecht. Das war damals für Frauen sehr exotisch. Ja. Ich habe da Wettbewerbsrecht gemacht, weil das keiner konnte. Ich war du hast dir eine Lücke gesucht. Von meinem damaligen Ehemann, der war Strafverteidiger und hatte noch ein paar andere Anwälte drin, aber keiner von denen konnte Wettbewerbsrecht, Markenrecht und so. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, weil es da einfach eine Nachfrage gab. Es gab Klienten, die da Fälle hatten zu diesen Themen und ich hatte Zeit als Referendar und konnte mich da reinarbeiten, fand das super spannend. Und dann habe ich jahrelang auch Wettbewerbsrecht relativ viel gemacht, sehr erfolgreich. Ich war auch bis Ende letzten Jahres noch Mitglied im Arbeitskreis Wettbewerbs- und Markenrecht. Also ich kenne da auch ganz viele Richter, bin auch immer noch total gut mit denen vernetzt, telefoniere mit denen und so. Mhm. Aber im Laufe meiner weiteren Karriere, sage ich mal in Anführungszeichen, musste ich mich dann irgendwann spezialisieren und bin aufs Medizinrecht gekommen. Das hatte ich immer parallel nebenher noch laufen. Mhm. Also ich habe quasi als Feldwald-Wiesen-Anwalt angefangen, ja, und halt mich dann irgendwann orientiert an den Dingen, die kamen, nach, ja, Gebot und Nachfrage mich orientiert und auch so ein bisschen nach Interesse. Und es waren eben auch immer viele Medizinrechtsmandate damals schon da und ich war so eine der ersten eigentlich, die angefangen hat, sich auf Haftungsrecht zu spezialisieren. Mhm. So, und erst in den letzten Jahren, nachdem ich meine beiden Kinder bekommen habe und ja, so, da habe ich dann, also nicht in den letzten beiden Jahren, aber jedenfalls in den letzten Jahren, parallel zu den Kindern, habe ich noch einen Master im Medizinrecht gemacht und den Fachanwalt im Medizinrecht. Und mit diesen Zusatzqualifikationen habe ich mich jetzt eigentlich nur noch aufs Medizinrecht spezialisiert. Mhm. Inzwischen ist es so, dass ich fast nichts anderes mehr mache. Das heißt, du hast aber im Laufe deines Lebens immer weiter gelernt, ne? Ich habe immer weiter gelernt, ja, und das ist auch total wichtig. Das kann ich also nur jedem raten. Also vor allen Dingen auch Frauen, die jetzt aus eigener Entscheidung oder weil sie sich einfach leisten können, beruflich aussetzen, wenn sie Kinder bekommen, ja, kann ich nur dringend raten, Leute, bildet euch weiter. Seht zu, dass ihr zumindest irgendwelche Fortbildungsqualifikationen wahrnehmt, eure Abschlüsse macht. Ihr könnt das, ihr habt den Rücken frei, mhm, ihr habt möglicherweise einen Mann, der die Kohle verdient. Ne, nicht drauf ausruhen, sondern wirklich weitermachen. Ja. Erstens weiß man nie, es kommt immer anders, als man denkt. Ja, du bist auch geschieden wieder, wenn ich das ja, richtig ich verstanden habe. Ja, ne? Auch nicht von dem, ja, mit dem ich damals verheiratet war. Und ja, man kann vieles nicht vorhersehen. Also ja, klar. Ich habe auch so ein Leben erträumt. Mein Traum war auch, eine ganz tolle Ehe zu führen, klassisch, und da Kinder zu haben und mit dem Mann meines Lebens ewig glücklich zu sein. Ja. So. Aber das Leben kommt manchmal anders. Also ich ja, komme aus einer ganz bürgerlichen, katholischen Familie und hatte auch eigentlich ähnliche Wertvorstellungen. Aber wenn das Leben ist halt anders gelaufen. Mal gucken, dass man es besser draus macht. Mhm. Und deswegen, also und es kann ja auch passieren, dass irgendwie der Partner beruflich nicht mehr in der Lage ist, mitzuhalten, aus irgendwelchen Gründen krank mhm, wird oder verstirbt oder was auch immer. Es passieren so viele unvorhergesehene ja, Dinge im Leben. Man sollte sich nie drauf ausruhen und sagen, ich bin jetzt hier abgesichert, einer managt das, mhm, ich mache jetzt hier mit Kindern. Also immer ein Plan B in der Tasche. Auf jeden Fall. Und ich kann das jeder Frau nur raten. Und ich finde auch, für die persönliche Weiterentwicklung ist das wichtig. Mhm. Und jetzt sag uns zum Abschluss noch, holst du ab und zu noch mal deine Geige raus? Ja, die Frage ist berechtigt. Also meine beiden Kinder machen richtig viel Musik. Ja. Und das Schöne ist, dass also meine jüngere Tochter, die will immer jeden Abend ihr was vorspielen auf ihrer Harfe und so weiter. Und ich ringe immer wieder damit, meine Geige rauszuholen. Ich habe in der Tat mir vor ein paar Jahren wirklich eine neue Geige noch gekauft. Ich dachte, jetzt hast du das Geld, jetzt kannst du mal investieren. Ja. Das ist auch ein wunderschönes, tolles Instrument. Und ich wollte auch wirklich noch mal wieder mit Geigenstunden anfangen. Und habe dann aber mit Tango angefangen. Ist ja auch irgendwie musikalisch, ne? Ja, das ist ja, das ist auch toll. Und da hat man gleichzeitig auch noch die Bewegung dabei. Und ja, dann ist auch wieder Tango-Festival, wo ich mich total drauf freue, mhm, mit argentinischen Tanzlehrern und so. Cool. Und man kann natürlich nicht alles machen. Ja. Aber die Geige liegt da noch. Ich habe mich noch nicht durchringen können, sie irgendwie wieder zu verkaufen, weil das ist echt ein tolles Instrument. Und ich denke, sie wird nochmal wieder rausgekramt. Ja, also der Plan ist eigentlich jetzt spätestens in Sommerferien so ein paar Sachen mit meinen Kindern zusammenzuspielen. Die eine spielt super Klavier und wir haben also vor, da auch mal ein paar Sachen zusammenzumachen. Okay, ihr macht jetzt also einfach die Zweitkarriere im Hauskonzert. Wir wollen so ein bisschen Filmmusik spielen, ne? Okay. Also die hat ja immer auf YouTube so alle möglichen ja, tollen Sachen und da passt das dann. Das ist dann auch schon ein bisschen cooler wieder. Caroline, ich wünsche dir alles Gute, ne? Ja. Und wir lernen jetzt schön fleißig weiter, ne? Okay. Also, ciao. Das war sie schon wieder, meine Radioshow bei King FM. Die Sendung ganz ohne nackte Brüste, dafür mit Frauen, die sich nicht erst ausziehen müssen, damit sie jemand zur Kenntnis nimmt. Ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder mit bei der Sendung für Frauen, die gerne Frauen sind und für Männer, die gerne Männer bleiben wollen. Am Mikrofon war Birgit Kelle.